keine Konsequenz, kotzt mich an und ich weiß nicht mehr, wann ich zum ersten Mal gesehen hab, dass man so auch sein kann. Und in all diesen Jahren wurde uns beiden noch klar, dass sich hier nie was bewegt hat. Ach ja, dieses Lied ist für dich und ich finde eigentlich, es ist schön, dass sie es.